Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 594, Namenswechsel. Ja, habt ihr eigentlich gewusst, dass es, ich hab's letztens bei Google Podcasts mal geguckt und ich war ja entsetzt, es gibt ja schon etliche Podcasts mit dem Titel Uncast. Ja? Also ich weiß nicht, ob das, ich reg mich da jetzt nicht groß auf drüber, aber schön ist es nicht, ne? Leute, ne, müsst ihr mal gucken, bevor ihr einen Namen vergibt, ne? Aber naja, egal. Also, es hat nichts mit dem Titel zu tun, ne? Und ich werde auch keinen anderen Namen nehmen dafür. Ja, ist klar. Ich war zuerst, ne? Also, gell? sondern es geht um was anderes. Firmen wie, ich hab's letzte Woche schon mal angesprochen, Firmen wie Qualcomm, die haben jetzt den Chipnamen geändert. MediaTek auch, ne? Also, der Qualcomm heißt jetzt, also der Snapdragon 898, ne? Der heißt jetzt Snapdragon 8 Gen 1. Was mit der anderen Serie passieren soll, mit der Snapdragon 7er Serie beispielsweise, keine Ahnung. Vielleicht bleibt es da so oder es wird bald Snapdragon 7, Gen 1, Gen 2, ja, keine Ahnung. Also, kann man schon vorstellen, warum man das gemacht hat, ne? Also nach 898 kommt jetzt noch die 899 und dann wäre es ja die 9er Serie. Das ist aber äußerst schlecht, ne? und ich denke, deswegen hat man das so gemacht. Wie es da allerdings die Unterscheidung dann geben soll, weil es gibt ja zum Beispiel auch in der 8er Serie verschiedene Prozessoren, der 7er Serie verschiedene Prozessoren. Das wird wohl Qualcomm demnächst bekannt geben, denn die haben dafür auch eine Pressekonferenz anberaumt und wollen das dann eben hier den Leuten erklären. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe da die Vermutung, dass es deswegen passiert, weil die ja gerade von MediaTek den Rang abgelaufen kriegen und jetzt wollen die wohl sowas Neues markieren, weil also der 898 ist ja schon sagen wir mal in der Presse deklassiert worden im Gegensatz zum MediaTek und jetzt nimmt man den neuen Namen, ja, streut neue Benchmarks, ne, mit vielleicht neuen übertakteten Prozessoren und dann kommt man wieder ins Gespräch. Ne. Das kann ja nicht sein. Aber ich werde das ganz genau beobachten. Und ich kann euch eins sagen, das sind Reaktionen, die darauf hindeuten, dass die echt Schiss haben jetzt vor MediaTek. Die haben echt Schiss. Und zu Recht. Die Krone wird jetzt abgegeben werden in der nächsten Generation an MediaTek. Das war bis vor 2 Jahren undenkbar, dass die High-End-Prozessoren von Qualcomm von der Konkurrenz überholt werden, zumindest von der Konkurrenz MediaTek. Die Kirin-Prozessoren hatten die ja schon mal überholt, aber dann ne, wissen wir ja, was alles, was passiert ist und jetzt ist natürlich die Prozessoren von HiSilicon, die sind ja, eigentlich nur noch auf dem Papier präsent und die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Da komme ich auch später nochmal zum neuen Honor-Gerät. Und von daher, tja, ist das Kapitel dann, denke ich, abgeschlossen mit den Kirin-Prozessoren erstmal. Und so hat sich das wohl alles so aufgebaut. MediaTek ist natürlich nicht blöd und die reagieren auch. Ich habe ja schon auch das letzte Woche gesagt, ich sag's deswegen nochmal, weil Qualcomm hat es jetzt bestätigt. Ja, also es ist tatsächlich so. Snapdragon 8 Gen 1 heißt der neue Snapdragon 898. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, weil wollen sie anscheinend nicht mehr, dass man das so sagt, weil der ja ne, so schlechte Presse kriegt hat jetzt. Ne. Aber MediaTek hat ja seinen auch umbenannt. Statt Dimensity 2000 heißt er jetzt Dimensity 9000. Auch das ist natürlich ein kluger Schachzug angesichts der Umbenennung bei Qualcomm, weil auch da zählt es ganz klar. Die Leute, die sich mit der Technik nicht ganz so gut auskennen, die hören jetzt nur, der neue Snapdragon 8 Gen 1. Ein komplett neues Erlebnis und so weiter, ne? Aber jetzt gibt's halt eben dieses komplett neue Erlebnis auch bei MediaTek mit dem neuen MediaTek 9000, ne? Und da ist die 9 drin, ne? Und bei Snapdragon ist nur die 8 drin, also abgelost. Ja, so ganz einfach, ne? Ja, so läuft das eben im Massenmarkt manchmal, ne? Diese Gedankengänge sind doch äußerst faszinierend für Techies manchmal, ne? Ist halt alles Marketing. Qualcomm hat auch, MediaTek hat auch nicht zurückgesteckt hier, nachdem eben jetzt hier Snapdragon oder beziehungsweise Qualcomm anfängt, hier mit solchen Anwandlungen und komischen Benchmarks, die übrigens aufgetaucht sind, so urplötzlich, ja, hat der 898 oder jetzt eben Snapdragon 8 Gen 1 urplötzlich auch die 1-Millionen-Marke geknackt. Ja, trotzdem war MediaTek der erste Prozessor, der das geschafft hat. Aber es ist schon sehr, sehr fraglich, inwiefern da eben getrickst wurde. Wie gesagt, die Taktfrequenz mal erhöhen, das geht. Kommt drauf an, wie stabil der ist und vor allem, wie heiß der Prozessor wird. Und MediaTek greift das auf, ja, und sagt, tja, es gibt nur eine Firma in der Welt, die ein Chip-Heating-Problem haben. Aber wir nicht. Ja, anspielen tut der MediaTek auf die Hitzeprobleme bei früheren Snapdragon-Prozessoren. Und die waren ja schon massiv. Man musste auch bei einigen High-End-Modellen, Gaming-Phones, massive Kühlungssysteme einsetzen, damit die überhaupt, die Prozessoren überhaupt die Leistung halten konnten. Und ich habe letzte Woche schon ein Diagramm gesehen, wo die Tests von den verschiedenen Prozessoren sehr interessant ausgefallen sind. Das gilt auch schon für den Dimensity 1200er Chip. Tatsächlich ist es so, dass beispielsweise der Prozessor der Snapdragon 888 natürlich performanter ist als der Dimensity 1200, ja, aber nur wenige Minuten, Leute. Dann stürzt die Rechenleistung massiv ab, ohne aktive Kühlung, was ja die wenigsten Geräte mit dem Snapdragon 888 haben. Und der Dimensity 1000 geht sogar über die Leistungsgrenze des Snapdragon 888 raus. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Und das deutet eindeutig darauf hin, dass Snapdragon-Prozessoren, zumindest einige davon, ein massives Hitzeproblem haben. Das heißt, die Dinger werden viel zu heiß. Das war schon ein Problem bei älteren Prozessoren von Snapdragon, die unter anderem auch einer, der im Pixel verbaut wurde. Auch im OnePlus wurde einer verbaut, der wurde relativ schnell heiß. Und zwar so heiß, dass das Gerät teilweise geweigert hat zu laden. Ja? Also das heißt, die Schutzabschaltung hat schon eingesetzt. Mhm. Und da sieht man mal, wie stark das eben das beeinflussen kann. Die Systemleistung der Prozessor, alle modernen Prozessoren, auch der Dimensity, sind übrigens so konstruiert, dass wenn die zu heiß werden, dann drosseln sie sich selbst, um Schaden von dem für das Gerät und natürlich auch für den Prozessor abzuwenden. Ja. Weil das ist kein Spaß mehr. Also diese Geräte, wenn die ein Aluminiumgehäuse haben, könnten die durch den Prozessor dermaßen heiß werden, dass man sich nahezu die Finger verbrennt. Und das ist kein Spaß mehr. Und deswegen hat man eben diese dynamische Leistungsregelung genutzt. Wenn die zu heiß werden, takten die runter und dann ist es in Ordnung. Und tja, und so kommen eben dann auch manchmal eben Benchmarks zustande, Wenn man also einen Wert erreichen will im Labor, dann kann man das durchaus schaffen. Ja, also indem man das Teil dann wirklich extrem stark kühlt. Ja, das ist wirklich kein Witz. Da wird mit Icepacks gearbeitet, um das Gehäuse und das Smartphone extrem herunterzukühlen, während des Betriebs natürlich. Dann werden diese Benchmarks gefahren. Ja, dann auch längere Pausen gemacht, zwischen zum Beispiel verschiedenen Benchmarks wo also die Grafikleistungsfähigkeit bei Geekbench beispielsweise getestet wird und die Prozessorgeschwindigkeit. Klar, man hat natürlich auch als CPU-Hersteller auch Möglichkeiten, den Prozessor direkt zu kühlen. Ja. Also es ist alles sehr, sehr fraglich. Das zählt natürlich auch für den Dimensity 9000 Chip von MediaTek, ganz klar. Der kann ja auch mit denselben Tricks arbeiten, wenn man so will. Nur eben, dass bei bisherigen Prozessoren, in der bisherigen Prozessoren-Generation war immer der Snapdragon der Prozessor mit dem Hitzeproblem. Und von daher ist diese Aussage, dieses Foppen von Qualcomm von wegen, ne, Leute, ihr habt ein Hitzeproblem, was wollt ihr eigentlich? Ne? Gar nicht so falsch. Denn MediaTek-Prozessoren hatten bisher diese Hitzeprobleme nicht. Ja? Und wie gesagt, das hat man wirklich erstaunlich genau gesehen bei Tests von diesem Dimensity 1200. Und das erklärt auch, warum die Benchmarks beispielsweise von realen Geräten dann durchaus in Leistungsbereiche vorstoßen, die eigentlich schon weit über dem 1200er Dimensity liegen. Ja, also normalerweise würden die nicht nah ans Galaxy S21 rankommen. Tun sie aber in der Realität. Ja, und das ist das Interessante daran. Das hat eben auch unter anderem damit zu tun, dass es dieses Hitzeproblem gibt. Es wird kaum geschafft, den Geekbench ohne Drosselung eben zu erreichen bei manchen Prozessoren von Snapdragon, geschweige denn die AnTuTu Benchmarks, die dauern ja etwas länger auch noch, ja, und da gibt es dann eben massive Einbrüche, was man eben auch sehen kann. Das wurde auch gemessen, das ist also rein wissenschaftlich gesehen auch belegt, von daher, ja, glaube ich, hat da MediaTek den wunden Punkt getroffen von Qualcomm. Ne? Denn letztendlich werden die Leute dann Bauklötze staunen, wenn die fertigen Geräte dann eben von der Leistung her doch unter denen liegen von den MediaTek Dimensity 9000 Smartphones. Oder hier eine Kühlung haben müssen, eine aktive Kühlung mit Ventilator und hin und her, wie bei einigen Gaming-Phones, um eben die angegebenen Werte überhaupt zu erreichen. Ja. So sieht das aus. Deswegen bin ich guter Dinge. Also der Mensch, die wird hier die Krone kriegen. Vielleicht noch nicht in den Verkaufszahlen, aber definitiv, was die Leistung anbetrifft. Der MediaTek 9000 der absolute Wahnsinn. Der hat schon jetzt so viele Rekorde gebrochen, ich habe es ja letzte Woche gesagt, wo er als erstes neue Features auf den Markt bringt, dass es einfach schon ja frustrierend ist und somit dann vielleicht auch erklären lässt, warum hier gnadenlos jetzt hier eine ganze Serie von Prozessoren einfach umbenannt wird. Ja. Ob Samsung dem folgt, weiß ich noch nicht. Bisher heißt es immer noch von dem Exynos 2200. Ja, würde mich nicht wundern, wenn die auch mal irgendwie ihre Bezeichnung ändern würden oder die sagen ganz einfach, auf sowas haben wir keine Lust, ja, weil wir machen keine Prozessor-Porn auf unseren Geräten oder auf unser Marketing. Wir haben was anderes, nämlich wir haben unsere Brand, unsere Marke, ja, wir haben das neue S irgendwas, wahrscheinlich eben S22 und da interessiert es die Menschen überhaupt nicht, ob da jetzt was da für ein Prozessor drin ist. Das ist eben das S22. So. Ja. Ja, doch, stimmt. Die Tech ist natürlich. Oh nein, der Exynos 2200 ist 0,1% langsamer oder 2% schneller als der Snapdragon. Ich will die Version haben, ich will die Version haben. Ja. Normaler Kunde geht ins Geschäft, sagt, ich will das Neueste von Samsung. Boom, zack. S22, Ende, fertig, so läuft das ab. Ja, ist nun mal so, sorry, tut mir leid. Leute, die für viele Menschen dreht sich eben nicht nur um die Technik da drin, sondern einfach nur um das Smartphone selbst. Letztendlich wird eben der Erfolg, was die Verkaufszahlen betrifft, dann eben auch nicht von den Konsumenten entschieden, sondern von den Herstellern. Ja, so ist es. Ich sehe zwar, dass in vielen Foren die Leute aktiv sind und schreiben, oh, ja, MediaTek-Prozessoren, ja, nee, MediaTek-Prozessoren, nein. Oder ich bin ja auch hier so totaler MediaTek-Fan geworden in den letzten Jahren, ne, so total aber. Und in Wirklichkeit spielt es aber für den Massenmarkt null Rolle. Ja, das ist einfach so eine abstrakte Diskussion für die Leute. Man könnte ja schon mal so 0815, ne, Normalkonsument, ja, ohne das abwerten zu sagen, weil das ist ja die Masse an Menschen, ja, könnt dem mal sagen, ne, so, ja, was hältst du davon, welchen Prozessor findest du denn besser, Snapdragon 8 Gen 1 oder den MediaTek Dimensity 9000? Dann sagen die, was? Nee, E-Autos finde ich gut, ja, aber, also das ist einfach, kannst vergessen. Ja, ja, also wie auch immer, ne, 4 Nanometer, Produktion hier beim Dimensity 9000. Auch das wird eine interessante Geschichte. Und das heißt natürlich auch, dass die Voraussetzungen für die Performance und für die Hitzeableitung hier besser ist. Und nicht Ableitung, sondern die Hitzeentwicklung bei MediaTek eben. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und ich habe ja gesagt, ich bin sehr, sehr aufgeregt, was das dann in Zukunft geben wird. Ich meine, dieser Clash, dieses Zusammentreffen da von MediaTek und Qualcomm, das war eigentlich abzusehen, weil Qualcomm kämpft jetzt um die um Ansehen in der Technikwelt, weil, ja, das ist genau das, es kommt drauf an, wie viele Firmen setzen jetzt auf MediaTek-Prozessoren, wie viele Firmen setzen auf Snapdragon-Prozessoren. Im letzten Jahr gab es ein unglaublich hoher Zuwachs an MediaTek-Geräten im Midrange- und High-End-Bereich. Und da wird Qualcomm eben sehr, sehr nervös. Ich meine, im Low-End-Bereich ist der Zug sowieso schon längst abgefahren für Qualcomm. Ja, da hat MediaTek alles unter Kontrolle, auch bei den IoT-Geräten ist MediaTek weit, weit vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber selbst das uralte Fire TV von Amazon hatte schon einen MediaTek-Prozessor drin. Viele Android-Tablets kommen mit einem MediaTek-Prozessor und kamen mit einem MediaTek-Prozessor. Die berühmte Arcos-Tablets, einer der ersten, die Tablets überhaupt anboten, Arcos, oder nein, sogar der erste, der Tablets anbot, war Arcos. Und auch die setzten immer voll auf MediaTek-Prozessoren. Ja. Und von daher ist der Bereich schon längst fest im MediaTek-Hand. Die Besonderheit ist jetzt, dass MediaTek auch eben in den High-End-Bereich vordringt. Und das haben sie bisher sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch eine ganze Woche hier Zeit gehabt mit dem, also schon sogar ein bisschen länger, ein paar Tage länger noch, mit dem OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition herum zu wursteln, ja, und muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan, es läuft alles super gut. Ja, die Benchmarks habe ich ja eben schon gesagt, ne, so zwischen S20 und S21 überraschend gut, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber das Real-Life-Feeling ist da wirklich noch um einiges besser. Klar, es gibt auch noch ein paar Kritikpunkte, es ist ein relativ neues Gerät. Da erwarte ich, dass auch beim Software-Update mit der adaptiven Helligkeit noch ein bisschen was gemacht wird, denn wenn es sehr dunkel ist im Raum, ja, und diese augenschonende Beleuchtung, die man ja abends nutzen soll, schaltet sich automatisch ein. Und da sieht man ein deutliches Flackern auf dem Bildschirm, wie er immer wieder probiert, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, das geht zu schnell. Das müsste er ausbügeln, aber das ist ein reines Softwareproblem. Und da muss natürlich noch was gemacht werden. Ja, ansonsten zeigt sich, dass der MediaTek-Prozessor eben auch bei längeren Spiele-Sessions eben seine Leistung schön behält. Ja. Und das sieht man auch bei den Geekbench-Benchmarks. Und übrigens mit der Gaming-Applikation kann man tatsächlich noch ein bisschen was herausholen, wo dann eben die maximal verfügbare Leistung an das Gerät gegeben wird. Und Moment, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Geekbench mal starten. So, ich habe alles in der History drin. Ja, also mit eingeschaltetem Gaming-Optimierungsmodus, ja, hat er eine Computer, also seine CPU, einen CPU-Wert von 3106, ohne eingeschaltete CPU, ohne eingeschaltete Optimierung kommt auf 2971. Bei der Vulkan zeichnet sich ein ähnliches Bild, 4820 Punkte mit eingeschalteter Optimierung und 4669 ohne diese Optimierung. Ja, Vulkan, wie gesagt. OpenCL schafft er 5021. Alles sehr, sehr gute Werte für so ein Gerät, das preislich eben deutlich unter den Geräten rangiert, die eben mit dem Snapdragon 888 beispielsweise ausgeliefert werden. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch hier bei den Themen heute haben. Die Xiaomi Group, die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie 500 Millionen aktive monatliche Benutzer hat. Das muss man erstmal setzen lassen. Das sind riesige Zahlen. 500 Millionen aktive monatliche Benutzer. Nur Xiaomi. Das ist gar nicht schlecht. Und da zeigt sich, dass man sukzessive eben den Marktanteil insgesamt gesehen auch ausbaut. Ja. Auch wenn man manchmal wieder im Quartal zurückfällt, wie jetzt gerade beispielsweise auf Platz 3 abgerutscht sind. Aber dass die Menge an Xiaomi-Geräten sind nach wie vor, oder was ist nach wie vor, die steigen immens an. Und somit hat man eben auch eine große Nutzerbasis und kann eben mit seinem Xiaomi, ja, ich würde mal sagen, System, ist ja Android normal mit Play Store, na, ganz klar, halt mit der eigenen Oberfläche, mit einer eigenen UI, deswegen eben dieses MIUI da, können die also schon einen großen Erfolg aufweisen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist sicherlich ein Achtungserfolg. Ja. Tja, Pixel 6a Gerüchte gab es auch, und zwar gleich mehrere, und es dreht sich darum, dabei um die Kamera. Also noch nie hatte ich so große Diskrepanzen bei den Gerüchten jetzt gesehen. Google 925 heißen die, glaube ich, ja, genau, 925 Google, ja, genau. Die haben ein Gerücht gestreut, dass das Pixel 6a einen 12-Megapixel Sony IMX363 Kamera als Hauptsensor hat. Und ein Sony IMX385 als Ultraweitwinkelkamera. Dual-Kamerasystem, ja, soll es sein. Und die Selfie-Kamera 8 Megapixel IMX355. Ja, soweit das. Wo sich wohl alle einig waren, der Tensor-Prozessor wird verbaut, auch in dem 6a. Von daher geht man davon aus, dass eigentlich alle Features, die damit zusammenhängen, auch auf dem Pixel 6a zu haben sind. Ja. Es soll eine Version mit 6 GB. Sowas darf nicht mehr sein im Jahre 2021. Das ist hoffentlich den Leuten klar. Also das ist schon ziemlich traurig, dass es Google überhaupt wagt, eine 6 GB Version anzugehen. Und wenn das Gerät 200 Euro kosten wird, ist es, nein, das geht nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr okay. Und es ist auch nicht, es rechtfertigt auch in keiner Weise irgendeinen Preis. Der kann dann noch zu niedrig sein, weil das ist einfach unter der Minimalvoraussetzung für ein ernsthaftes Android-Gerät heutzutage. Ja. 6 GB oder 8 GB RAM, 128 GB Storage, 8 Megapixel Selfie-Kamera, wie gesagt, und eben diese 2x12 Megapixel Kameras. Offenbar soll eben auch die Taktung von dem Tensor-Chip, ja, dem vom Pixel 6 entsprechen, beziehungsweise auch wie dem Pixel 6 Pro. Und damit wäre das Gerät natürlich von der reinen Prozessorleistung her schon mal sehr gut aufgestellt. Ja, im Vergleich zu den anderen Pixel-Geräten, weil man ja da auch davon ausgeht, dass das deutlich billiger sein wird als das Pixel 6. Ja, so war das jedenfalls gedacht wohl. Irgendwann mal. So viel zu dem Gerücht. Aber ich habe noch ein ganz anderes Gerücht gelesen und das ist noch sehr viel besser. Nicht nur, dass es den gleichen Prozessor hat, sondern das soll auch die gleiche Kamera haben wie das Pixel 6. Ja, so sieht es aus. Den gleichen Kamerasensor zumindest. Hier kommt auch, klar, ein Dual-Kamerasystem dann zum Einsatz, aber eben die gleiche Auflösung, den gleichen Kamera-Chip, der eben auch beim Pixel 6 zum Tragen kommt, also mit 50 Megapixel Auflösung, zumindest der Hauptsensor. Und das werden wir dann sehen. Was sich da jetzt bewahrheitet, der Samsung GN1 Prozessor mit 50 Megapixel oder der Sony IMX mit 12 Megapixel als Hauptkamera, das wird sich dann eben zeigen, was da drin ist. Ein Snapdragon 778G Chip, ja, hat es ja auch geheißen, ursprünglich sollte in dem Pixel 6a drin sein. Ja. Aber das hat sich nämlich jetzt auch gebissen mit dem, was 9to5 Google geschrieben hat. Die sagen ja, dass der Tensor-Prozessor drin. Aber diese Quelle, die behauptet, dass der 50 Megapixel Samsung G1 Sensor drin ist, der behauptet, dass das Snapdragon 778G Chip im Pixel 6a. Also die Gerüchte gingen noch nie so weit auseinander. Dieses Gerücht von Phone Arena, auch kein unbeschriebenes Blatt und eigentlich auch eine ziemlich seriöse Quelle. Ja. Ich meine, eins scheint bei allen klar zu sein, das hat leider nur ein 6,2 Zoll Display und dann ist es natürlich auch relativ klein. Das 6,4 Zoll hat das Pixel 6 und 6,7 Zoll hat das Pixel 6 Pro. Also mir wäre es zu klein dann mit 6,2 Zoll, aber ich denke, es ist noch in einem normalen Rahmen. Es ist jetzt kein Minifone oder so. Aber naja, ich weiß halt nicht. Ne? Wie gesagt, mir wäre es vom Display her generell sowieso schon zu klein. Und jetzt werden wir mal sehen, was da sich bewahrheitet mit den Gerüchten. Und ja, es kann ja nicht mehr so lange dauern, denke ich, bis das Pixel 6a angekündigt wird. Offiziell. Mit Tech-Specs. Genau. Das Xiaomi Redmi K50 bekommt einen Dimensity 9000 Chipsatz eingebaut. Die neue Version des Gaming-Phones, ja, das Redmi K40 Gaming hat ja auch einen Dimensity 1200 drin und der Nachfolger soll eben mit dem Dimensity 9000 ausgestattet werden. Das ist das neueste Flaggschiff-Gerät Eben hier, beziehungsweise der neue Flaggschiff-Prozessor, ihr wisst ja schon, ne? Und das Redmi K40 ist eben ein, ja, sagen wir mal, High-End, Low-Price Gaming-Phone. Ja, das, so könnte man das, glaube ich, am besten beschreiben. Hier soll dann auch eine 40-Megapixel-Hauptkamera und 5000 mAh-Akku reinkommen, sodass man auch eine geraume Zeit zocken kann. Und ja gut, viel mehr weiß man eben noch nicht. Soll im ersten Quartal 2022 starten, zumindest die K50 Normalserie und die Gaming-Version dann kurz danach. Ja, ja, ich bin da durchaus positiv, was das betrifft, und ich glaube, das ist auch ganz schön stimmig. Redmi K50 mit Dimensity 9000 Prozessor. Nur die Nutzer sollten aufpassen, es kann nicht so günstig werden wie das K40 Gaming Phone, denn das hat MediaTek auch schon offiziell gesagt, der neue High-End Prozessor kann nicht zu dem Preis vom alten High-End Prozessor vom Dimensity 1200 verkauft werden. Der wird doppelt so teuer als der Vorgänger. Doppelt so teuer. Und bewegt sich damit schon nicht ganz, aber nah beim Snapdragon-Prozessor. Also es ist immer noch eine günstige Alternative, aber bei weitem nicht mehr so günstig. Und ich hoffe, dass die Hersteller dann nicht sagen, nee, dann nehmen wir den Snapdragon, weil die eben nicht so viel sparen können damit. Aber die ersten Geräte, wo rauskommen, darf man nicht erwarten, dass die unter 750 Euro liegen, weil offenbar der Prozessor schon so viel kostet. Ja. Also da wird wohl einiges noch sich tun, und das ist insgesamt ist die Entwicklung natürlich sehr, sehr schlecht für den Markt. Denn das bedeutet, dass die Geräte, performante Geräte in Zukunft halt teurer werden. Und Leute, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Massen-Tech-Branche einen Preisaufschwung haben. Das gab's noch nie in der Form. Bisher wurden die Produkte trotz höherer Leistung immer günstiger. Dann verharrten sie mal eine Zeit lang auf dem gleichen Preisniveau, und jetzt ist es umgedreht. Das heißt, jetzt wird die Technik teurer. Und ich finde, diese Entwicklung ist ziemlich schlecht. Die ist ziemlich frustrierend, denn eins ist klar, Hightech lebt davon, dass sie von der Masse akzeptiert wird. Und die Masse wird nur dann etwas akzeptieren, wenn sie erschwinglich ist oder zumindest in den Augen der Menschen also in Relation ist zu dem. Ja klar, die Hersteller, die kommen dann immer und sagen dann, ne, das ist ein typischer Spruch, ne? Naja, und das Auto kostet ja auch so und so viel, ne? Du gibst für ein Auto gibst du 30.000 Euro aus. Ja Mensch, da kannst du doch für ein Telefon auch mal ein Tausender ausgeben. Das ist doch nicht so schlimm. Ja? Oder ne, du zahlst so und so viel Miete und jetzt reg dich doch nicht auf wegen dem Gerät. Ne? Oder tja, dann gehst du halt ein paar Mal nicht essen und dann hast du das Geld locker wieder raus. Aber wisst ihr, genau das ist ein falsches Denken, weil dann klickt es bei den Leuten und sagt, Moment, was ist mir denn wichtiger? Hol ich mir jetzt das neue Smartphone? Ja, oder mache ich dies oder das oder kaufe ich dies oder das vielleicht wichtiger ist, ja, und genau das ist ja das Problem, wo sich dann auftut, ja? Und das ist in jeder Branche so übrigens auch, ne? Man sieht ja auch die Elektroautos, den Tesla, den gab es schon sehr, sehr lange, nur das erste Modell gab es halt nicht unter 65.000, ja, jetzt gibt es die für 38.000 oder 39.000 Euro, und jetzt kommen die nicht mehr nah mit der Lieferung. Ja? Die können gar nicht mehr so viel produzieren, wie sie verkaufen könnten. Ja? Und deswegen, also der Preis ist eben ein Motor, nicht weil die Leute alle so geizig sind, sondern weil die Leute dann, je teurer etwas ist, desto mehr wägen sie ab, ist das in der Relation noch tragbar? Ja, klar, wenn ihr ein neues Auto kaufen würdet für 1000 Euro, ja, ist ja klar, ne? Wunderbar, ein schönes neues Auto für 1000 Euro. Ah, dann auf jeden Fall, ich nehme 3, ich nehme 4, ja, kein Problem. Aber ein Smartphone für 1000 Euro, ja, wisst ihr, also die Wertschätzung für Hightech beginnt ja nicht bei der tatsächlichen Wertschöpfung der Produktion. Wenn das so wäre, dann müsste ein Hausbau, ja, oder das Material für ein Haus, das dürfte eigentlich nur ein paar tausend Euro kosten, ja, 3.000, 4.000 Euro. Ja, Leute, das sind Steine, Sand, Kies, ja, Holz vielleicht. Das ist, aus solchen Materialien besteht ein Haus. Das liegt auf der Straße rum, okay, das Material. Aber trotzdem, die Wertschöpfung ist dann eben beim Bau passiert. Aber die Leute akzeptieren das, weil es eben von der Gewohnheit her auch so ist und weil eben halt die Handwerker entsprechend, natürlich klar, bezahlt werden wollen, etc., etc. Aber geht mal in den Baumarkt und holt euch mal ein paar Mauersteine. Da fällt einem die Kinnlade runter. Ja? Also wirklich schlimm. Letztens geguckt, ein Haken in der Wand, Metallhaken in der Wand, ja, also so, ne, zum so reinschrauben, es sieht einigermaßen aus, ja, 10 Euro, Materialwert vielleicht 10 Cent, noch nicht mal 10 Cent, 5 Cent vielleicht, ja, 10 Euro, aber seht ihr, das ist genau dieses Problem und beim Smartphone ist natürlich so, das ist ein absolutes Wunderwerk der Technik. Das müsste eigentlich deutlich mehr kosten als ein paar Ziegelsteine. Also, ne, wenn ich mir jetzt ein Packen Ziegelsteine hole, ne, ja, zum Mauern, ja, dann sollten die eigentlich deutlich billiger sein als ein Smartphone. Leider ist die Realität da ein bisschen anders dann. Ne? Ihr werdet es nicht glauben, das ist so. Ja, oder ja, ein paar Nike-Schuhe, da hat es schon eine Marke gesagt, ne? Egal, ein paar coole Sportschuhe, ja, ne? 200 Euro, 300 Euro ist kein Problem, ne? Okay, ja. Aber wisst ihr, das Problem ist eben das Wertempfinden beim Smartphone oder bei Technikprodukten ist eben aus dem Grund anders, weil es eben dann was Neues ist, wo man noch keine so große Erfahrung hat. Und ich glaube nicht, dass die Hersteller das so hinkriegen, vor allem weil um neue Techniken, um neue Produkte an die Leute zu bringen, ja, muss ja auch eine, sagen wir mal, sogar noch gearbeitet werden, damit die Leute das überhaupt kaufen wollen. Ja, wollen. Ja, also ohne Schuhe können die Leute nicht rumlaufen. Ja. Aber sie wägen dann natürlich ab, hole ich mir die für 200 Euro oder hole ich mir die für 20 Euro. Ja, klar. Aber das Problem ist halt eben, da sind die Voraussetzungen dennoch ganz, ganz anders. Während eben bei den Smartphones und bei den Hightech-Produkten an sich die Leute da ganz andere Erwartungen haben und das übrigens auch zu Recht. Man will ja die neuen Entwicklungen den Leuten andrehen. Warum sollte ich jetzt noch mehr bezahlen dafür, dass man mir Sachen andreht, die man eigentlich gar nicht braucht? Versteht ihr? Das ist halt vielleicht, weil das so eine Art Luxus ist ab einem gewissen Preis. Ein 30.000 Euro Auto ist noch kein Luxusauto. Bei 60.000 ist es ein Luxusauto. Ja, klar. Aber bei 30.000 noch nicht. Da ist es vielleicht ein gutes Auto. Ja. Aber ein 1.000 Euro Smartphone ist mega Luxus. Da kriegt man von seinen Kumpels oft noch gesagt, bist noch ganz dicht im Kopf. Ja. Und da ist eben, wie gesagt, der Preis anders angesetzt. Und das ist ein generelles Problem eben mit der Hightech an sich. Und nie hätte sich die Hightech durchgesetzt. Das zählt für Computer, das zählt für Smartphones, das zählt für alle elektronischen Geräte, ja. Wenn die Sachen nicht saubillig wären im Vergleich dazu, was die eigentlich bringen und wie kompliziert die sind und überhaupt, dann wären die so nicht in unser normales Leben vorgedrungen. Das ist immer wieder zu sagen. Und das Problem, was ich jetzt sehe, ist, wenn die Hightech teurer wird, wenn die im Preis steigt, werden weniger Leute solche Hightech-Produkte kaufen. Ja? Für die Umwelt mag das erstmal ganz gut sein, für die technische Entwicklung ist das fatal. Dadurch wird die technische Entwicklung extrem abgeschwächt, was langfristig gesehen für die Umwelt sehr schlecht ist. Denn mit den momentanen Methoden machen wir den Planeten, das wissen wir, kaputt. Wir brauchen neue Hightech, die darauf ausgelegt ist, eben umweltfreundlicher, ressourcenschonender zu arbeiten. Ja? Die kann aber nur dann entstehen, wenn die Hightech-Produkte auch vom Konsum her quasi nach oben gehen. Ist eine komplizierte Sache und manchmal hört sich das an, als ob das eine dem anderen widerspricht, aber das Problem ist eben so. Stellt euch mal vor, ganz einfaches Beispiel, die Industrierevolution hätte auf einem ganz niedrigen Niveau nur stattgefunden. Glaubt ihr, dass wir heute Filtersysteme hätten an Firmen, die teurer sind, als eine ganze Anlage früher zum Herstellungsprozess gekostet hat? Ja, die Filtersysteme sind Wahnsinn. Ja. Wenn die weg wären, was da passiert, das hat man ja schon gesehen, damals in dieser, ich weiß nicht mehr, da gibt es einen Ausdruck dafür, im alten London, wo der Smog auf einmal sich so stark verdichtet hat, dass er toxisch wurde, und zwar richtig toxisch, wo die Leute reihenweise auf der Straße umgekippt sind. Und dann wurden eben massiv Umweltschutzregeln eingeführt. Ja. Auch die Themse musste mal komplett saniert werden, das muss man sich mal vorstellen, kompletter Fluss saniert. Das wäre alles nicht passiert, wenn die technische Revolution oder die industrielle Revolution nicht so massiv angestiegen wäre. Ja, es wären auch weniger Firmen aktiv geworden. Ja, von daher wäre die Verschmutzung natürlich nicht so hoch gegangen. Aber auf der anderen Seite hätte es auch nie diese Anlagen gegeben, die eben so viel wie möglich rausfiltern, ja, weil es sich nicht gelohnt hätte. So ist es. Mega kompliziertes Thema, könnte ich jetzt noch eine Sendung extra da drüber machen wahrscheinlich. Ne? Aber dafür haben wir noch das Xiaomi 12. Ja? Ich sag mal erst was zum Ugitel RT1. Ja? Das ist ein Tablet von Ugitel. Ja? Und wenn ihr den Namen Ugitel hört, wisst ihr ja, ne, das ist garantiert wieder so ein Outdoor-Gerät, natürlich ein Rugged-Tablet, ja, heißt, das Teil soll extrem robust sein und Ugitel zeigt einem das auch dann deutlich, ja, wie das Tablet durch Dreck und Schmutz und Sand gezogen wird, Wasser, null Problem, ja, IP68 und IP69K Rating ist vorhanden, ja, alles wunderbar, 10.000 mAh Akku, das heißt, das Ding hält auch eine Zeit lang durch, perfekt für Outdoor-Nutzung, ja. Ja, dann kommen wir zu zwei Sachen, die einfach nicht mehr so toll sind. Und das ist einmal der Prozessor, ja, es ist ein MediaTek, aber es ist ein Helio P22, steht hier, aber ich glaube, es ist ein P22T, weil das Teil hat ein FHD-Display und für ein FHD-Display, das kann der Helio P22 nicht, da müsste ein Helio P22T drin sein. Ich mag MediaTek, aber das hier ist eben ein Prozessor, der sehr, sehr schwach ist auf der Brust. Der kann sich wirklich nur im Low-End-Bereich einordnen. Und die Ausstattung mit 4 GB Hauptspeicher und 64 GB Storage ist angesiedelt in vor 5-6 Jahren. Ja, also das ist nicht gut. Das Gerät ist eben dann technisch komplett unterlegen und leider folgt da UGTEL eben mal wieder diesem Problem. Outdoor-Geräte, ne, warum müssen die schlechte Leistung haben? Normalerweise bei den Phones, bei den Telefonen ist es schon einigermaßen besser geworden. Da bieten sie zumindest mal halbwegs Geräte an, die eben mit der normalen Leistung mithalten können. Halbwegs zumindest. Aber dieses Tablet ist mal wieder ein Beispiel für, irgendwie denkt man, die Outdoor-Nutzer brauchen nur ein robustes Gerät, aber irgendwie machen tun die eh nichts mit dem Gerät, weil, ne, tja, ich weiß, also beim Motocross und beim Wandern und so wird halt das Handy, wird das Tablet eh nicht benutzt. Und fürs Büro hat man dann eben was anderes anscheinend. Ich weiß, ich habe da keine Ahnung, wie da der Gedankengang ist. Jedenfalls, ja, schade drum eigentlich. Das UGTEL RT1 Tablet, da hätte ich mir erwartet. Ja. Da meinen sie die 1200er Chipsatz, 4 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB Storage. Und dann wäre das Teil was gewesen. Ja. Dann wäre das ein sicherer Kauf gewesen, glaube ich. Aber so, tja. Egal, ich meine, ich weiß hier den Preis noch nicht. Aber ehrlich gesagt, der ist auch egal. Weil glücklich wird man mit dem Gerät sicherlich nicht. Weiß nicht, was man damit groß machen soll. Außer vielleicht ganz wenige Outdoor-Apps eben installieren, ein paar Geocaching-Apps und ausschließlich das nutzen, aber so richtig zum richtigen Benutzen wird es wohl so in dieser Form mit diesen technischen Daten kaum nutzbar sein. Und von daher, ja, keine Ahnung, nicht gut. So, dann das Xiaomi 12, ja, das sind ja mehrere Geräte, also Xiaomi 12 Serie. Ja, ist ja mittlerweile sehr kompliziert geworden. Da gibt es Xiaomi 12, das Xiaomi 12X, wahrscheinlich ein Xiaomi 12 Pro und dann wahrscheinlich ein Xiaomi 12 Pro Plus oder Pro Ultra. Und die ersten beiden Varianten, die Xiaomi 12 und 12X, die sollen Mitte Dezember kommen. Aber haltet euren Atem nicht an, weil die echten High-End Xiaomi 12, die werden erst später kommen, nämlich 2022. Mit Glück im ersten Quartal, so von kann man ausgehen. Ja. Ich bin fast schon versucht zu sagen, das fühlt sich hier fast schon nach so einem kleinen Trick an. Man bringt das Xiaomi 12 raus, das halt auch so heißt, Xiaomi 12. Da sagen die Leute, wow, das ist das neue Xiaomi 12. Wahnsinn, das müssen wir kaufen. So, dann kaufen das die Leute. So, und dann kommt einen Monat später das Xiaomi 12 Pro, Pro Plus raus. Dann haben aber die Leute schon das Xiaomi 12. So steigert man die Verkaufszahlen dann von minder ausgestatteten Geräten, weil wenn die gleichzeitig auf den Markt kommen würden, dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass die Pro-Modelle deutlich besser verkauft würden als die normalen Modelle. Und von daher, ja, ist schon bedenklich, finde ich. Ja. Und anders, da kann ich mir diese Strategie nicht erklären. Also passt auf, Leute, holt euch nicht das Xiaomi 12 oder das Xiaomi 12X am 12. Dezember, sondern wartet, bis alle Optionen auf dem Tisch liegen, sonst seid ihr wahrscheinlich mega enttäuscht, denn das Xiaomi 11 Pro wird garantiert besser sein als das Xiaomi 12, kann ich mir durchaus vorstellen. Auch von dem Prozessor her, mal sehen, was da verbaut wird. Der 898 wird es definitiv nicht sein. Der kommt erst mit den großen Modellen dann in 2022. Mhm. Tja. Nicht so schön. Ja, kurz noch, Samsung hat die Galaxy Note-Reihe jetzt total gekillt wahrscheinlich. Also es wird nicht mehr erwartet, dass noch irgendwelche Note-Geräte rauskommen. Letztens hat es ja schon geheißen, dass es dieses Jahr kein Note geben wird. Aber es sieht wohl so aus, dass jetzt die Note-Reihe komplett eingestellt wird, nicht wie es vorher von Samsung geheißen hat, dass sie jetzt nur eine Note-Generation aussetzen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, neueste Berichte aus Südkorea direkt sagen eben, dass hier die Note-Reihe jetzt komplett eingestellt wurde. Ehrlich gesagt, ich finde das absolut schlüssig. Die Galaxy Z Fold-Reihe soll jetzt mehr Zuspruch haben, also mehr Verkäufe erwarten als die Galaxy Note-Reihe. Die Note-Reihe hat nämlich gestockt. Man hat gesehen, Galaxy Note 10 12,7 Millionen, Note 20 dann nur noch 9,7 Millionen, ja, also 3 Millionen weniger. Und gleichzeitig die Galaxy Z Fold also Kauferwartung ist bei 13 Millionen angesiedelt. Ist ja die logische Schlussfolgerung, ja, dass dann Samsung sagt, okay, wir haben das Galaxy S22, ja, und wir haben das Galaxy Z Fold für die Businesskunden. Was sollen wir hier noch mit dem Note anfangen? Ja, das brauchen wir nicht mehr. Das wird aufgerieben zwischen den Consumer-Geräten und den neuen Business-Gerät sozusagen. Ja, und fertig. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen mit dem Galaxy Z Fold, dass das so hohe Verkaufszahlen erwarten sollen, aber bitte, wenn die das eben so gesehen haben, dann ja, ist es halt so. Es ist ja wie immer, ne? Die Realität ist ja nicht aussagekräftig genug. Es ist nur die Erwartungshaltung wichtig. Ja. Und wenn die eben davon ausgehen, dass die mehr Z Fold verkaufen werden als Galaxy Note und Galaxy Note-Reihe auch noch nachweislich von der Beliebtheit gefallen ist um 3 Millionen Geräten pro Jahr und man gleichzeitig für den Consumer-Bereich noch das S22 hat, was natürlich wieder alles wegputzen wird in den Geschäften, ja, dann ist die Entscheidung nur logisch, dass man diese Reihe einstellt. Ja. Klar. Das Android 11 kommt jetzt auf Asus ROG Phone 2. Ja, ihr habt richtig gehört, das Android 11, nicht 12. Ja. Und das ist eigentlich die traurige Nachricht. Ist eigentlich schon eine gute Nachricht, dass es das Asus Republic of Gamer Phone 2 das jetzt bekommt, aber wie lange das gedauert hat. Und die Tatsache, dass jetzt eben Android 12 schon rausgekommen ist, das ist natürlich äußerst übel. Ja, und spricht nicht für die Update-Politik beim Republic of Gamer Phone 2 von Asus. Und das ist wieder mal dieses Problem, was Asus eben auch an den Tag legt. Oft mit den Updates ist es eben von der Geschwindigkeit her nicht weit her. Und Android 12, ja, da gibt es irgendwie so ein Orakel, ja, ne, genau. Und tja, wann würde denn, wenn das jetzt so weitergeht mit der Entwicklung, ne, wann würde denn Android 12 erscheinen, wenn überhaupt, ne? Ja, wenn Android 14 offiziell rauskommt. Ey, ich finde es schon. Also ich glaube, man kann es vergessen. Das ROG Phone 2 wird wohl in absehbarer Zeit kein Android 12 bekommen, sonst wäre jetzt eben nicht das Android 11 rausgekommen. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal geupdatet wird, zumal dann auch die neuen Geräte wieder anstehen. Und von daher, yep. Ziemlich schlecht, aber da sieht man mal, wenn ein Update kommt, heißt es nicht unbedingt immer, dass das ein Grund zur Freude ist. Also ich wäre jetzt ziemlich sauer, wenn ich so ein teures Gerät, das war richtig teuer, ja? Und ich krieg jetzt erst Android 11, jetzt erst, nachdem Android 12 auf den Markt gekommen ist. Boah. Das ist echt Wahnsinn. Und da kann ich manchmal verstehen, dass es Intentionen der EU gibt, die Hersteller zu verpflichtet, ja, dass sowas auch zeitnah umgesetzt werden muss und auch über mehrere Jahre, 5 Jahre bis 10 Jahre sind übrigens im Gespräch, Updates, das wäre mal was, ne? Wobei das natürlich unrealistisch ist, aber 5 Jahre könnte man schon die Hersteller zu verpflichten, finde ich. Teuer genug sind die Geräte ja jetzt dafür. Ja, also für dieses Geld erwarte ich mindestens 5 Jahre Updates. Ja, also ja, glaube, das kann man durchaus verlangen. Smartwatches gibt's wie Sand am Meer. Und irgendwie haben die sich alle mittlerweile so standardisiert. Ja, die wenigsten haben Wear OS drauf. Ja, die meisten haben irgendein eigenes System drauf, das dann eben so Grundfunktionen eben abdeckt, was auch für die allermeisten Menschen, für mich auch absolut okay ist. Ich brauche keine was weiß ich, eierlegende Wollmilchsau-Apps da drauf und ich komme auch ganz gut damit aus, wenn mir allein nur eine Nachricht auf die Uhr schickt, dass eben eine Nachricht eingegangen ist mit einem kurzen Vorschautext. Das reicht mir vollkommen aus. Ich muss da nicht über die Uhr tippen, ja, weil ich das jemals machen würde, ja, sondern ich nehme tatsächlich dann die Zeit, wenn ich eine Nachricht bekomme, ne, und antworte über das Smartphone, ne. Ja, genau. Vielleicht, weil meine Antworten manchmal auch sehr umfangreich sind. denn manchmal kann ich nicht nur nicht aufhören zu sprechen, wie ich jetzt gerade wieder sehe, wir sind schon bei 56 Minuten, sondern ich kann auch manchmal nicht aufhören zu schreiben. Ja? Und ja, dann ist als manchmal, seid ihr schon mal bei eurem Messenger an das maximale Limit pro Nachricht gekommen? Ist mir schon ein paar Mal passiert. Ob das Gegenüber denn das auch alles wirklich so liest, wenn da so viel steht, ich weiß ja nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, Xiaomi musste ja jetzt, ne, wie eigentlich fast jeder Hersteller mittlerweile, auch eine eigene Smartwatch rausbringen. Und jetzt kommt schon wieder eine neue. Die Xiaomi Watch S ist jetzt registriert worden als Markennamen, ja, und ja, das hat natürlich für Furore gesorgt, auch wenn man eigentlich überhaupt noch nichts weiß davon, ja, die günstige Redmi Watch wurde ja vor ein paar Tagen vorgestellt, mit AMOLED-Display immerhin, ja, und jetzt eben diese Xiaomi Watch S. Die wird auf jeden Fall wohl eher in dem höheren Bereich angesiedelt sein. Redmi ist ja so sagen wir mal, etwas günstigere Marke von Xiaomi. Und hier, denke ich, wird wohl das so als Ergänzung für das Xiaomi 12, ja, positioniert werden. Und die Frage ist natürlich, kommt das mit einem eigenen System wieder oder nutzen die Wear OS? Also ich bin fast sicher, dass die mit ihrem eigenen proprietären System wieder kommen und kein Wear OS benutzen. Denn, wie gesagt, also die wenigsten Menschen nutzen diese Wear OS-Funktionen. Dafür braucht es aber jede Menge Leistung und der Akku wird richtig gehend leer gesaugt durch Wear OS momentan und das ist eben ein riesiges Problem. Da ist es eben für viele Hersteller einfacher, ne? Lieber so 2 Wochen Standby oder Nutzungszeit zu versprechen, aber eben auf hier das Wear OS dann zu verzichten. Das muss man ganz klar sehen. Mich würde es interessieren, ob da eine EKG-Funktion drin ist, eine EKG-Funktion, so wie es die Apple Watch beispielsweise hat oder wenige Android-Smartwatches, ganz wenige, zum Beispiel die Samsung Galaxy Watch. Huawei bringt eine neue Watch raus, oder soll ich fast sagen, Band, sieht aus wie eine Uhr, ist aber wohl eher ein Band, ja, mit Blutdruckmessgerät mit drin. Ja, auch das ist ja neu und funktioniert schon relativ gut. Auch das kann, glaube ich, die Galaxy Watch. Also das ist eine interessante Geschichte. Was bei der Galaxy Watch ist und warum ich die immer noch nicht auf meine Wunschliste gesetzt habe, ist, weil die offenbar gerade diese Funktionen, die sie eben groß unterscheiden, zum Beispiel das EKG, ja, nur mit Samsung Galaxy Geräten richtig funktioniert, aber nicht mit anderen Smartphones, anderer Hersteller. Damit können die sich ihre Uhr natürlich sonst wo hinstecken, ne, ist ganz klar. Zum Beispiel nur die Achsel oder so. Aber ich möchte da schon ein kompatibles Gerät haben und nicht eine, wie das so eine Samsung-Eigenlösung haben. Die dürfen schon ihr eigenes Betriebssystem-Software machen. Ich würde mir sogar die Samsung-App installieren. Aber es muss auf meinem Gerät eben funktionieren und ich werde definitiv kein Samsung-Gerät kaufen, nur damit ich die Samsung Watch benutzen kann. Niemals. Zumindest nicht aus diesem Grund. Ja. Naja. Okay, also Smartwatch schon wieder eine. Mal sehen, wenn die rauskommt, was sie kann. Weil wir schon bei Xiaomi sind, MIUI 13 ist ja auch im Kommen. Wobei MIUI 13 erstmal nur die Oberfläche sagt, so wie ich das verstanden habe, soll das auch für Android 11 Versionen kommen, dieses MIUI 13. Ja. Orientiert sich aber am Design von Android 12, ja, und somit wäre das für die Geräte, die eben nicht geupdatet werden auf Android 12, aber einen MIUI 13 bekommen, trotzdem zumindest designtechnisch durchaus eine Alternative, so dass man das Feeling von Android 12 hat, aber eben ja, das MIUI 13 eben drauf hat. Wobei, was da vom Feeling übrig bleibt, das würden wir auch erst sehen. Ja, das lässt sich nur schwer vorhersagen, denn ja, MIUI 13 ist eben nicht Android 12, sondern es ist MIUI 13. Und ob, wie viel und wo diese Designelemente von dem Material U von Android 12 dann tatsächlich dann zum Einsatz kommen oder ob die überhaupt zum Einsatz kommen, das wird sich zeigen. Ein bisschen was färbt ja immer ab, ja, zum Beispiel so Einstellungen und allgemeine Nutzung, bestimmte Funktionen, die eben propagiert werden von Google bei den neuen Versionen, werden oft übernommen. Ja, und das Design wird auch manchmal also angepasst und eingefügt, ja. Aber die Firmen vermeiden es eben, dass die Leute MIUI 13 drauf machen, dann haben die auf einmal ein komplett anderes Betriebssystem wie vorher. Ja, das wäre ja eine Katastrophe für die Menschen. Ganz ehrlich. Ne? Ja, vorhin habe ich schon angesprochen, das Honor 60, ja, ist jetzt aufgetaucht und es ist irgendwie, es ist ein kleines Drama, finde ich. Das Honor 60, mein Honor war wirklich mal ganz, ganz weit vorne, was Preis-Leistung betrifft. Das Honor View 20, das ist einfach noch heute begeisterungsfähig. Ja. Und deswegen erschüttert es mich sozusagen, wenn ich sehe, was gerade Honor für Geräte abliefert. Muss man sich mal vorstellen. Die bringen jetzt das Honor 60 raus. Ja, also das ist noch jetzt noch nicht dran, das kommt demnächst, ja. Und das kommt im Snapdragon 778G Plus. Da sieht man ganz klar, dass es immer noch Probleme gibt, offenbar, ja, an Prozessoren heranzukommen. Ja. Und wie massiv sich das auswirkt, ich meine, dieses Gerät ist eigentlich höher eingestuft als jetzt zum Beispiel die Nord 2-Reihe. Das ist das Honor 60-Reihe soll Flaggschiff-Status haben. Aber das Problem ist eben, dass die Lieferung von Prozessoren momentan ja immer wieder so und auch obwohl Honor sich jetzt ja getrennt hat von Huawei, offenbar immer noch Schwierigkeiten bereitet. Ja. Ansonsten kann ich nicht erklären, warum man ein 778G-Chipsatz hier eingebaut hat. Zwar hat das Gerät erfreulicherweise 12 GB RAM, ja, was ich äußerst gut finde und offenbar eine gute Kamera, 108 Megapixel, ja, Nicht schlecht. Auch ein gutes Display. Aber die Prozessorleistung, die verhagelt einem den Spaß total. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das Gerät kommt ja jetzt erst raus. Ja, soll ganz weit oben angesiedelt sein bei Honor. Und dann bringt es eine Geekbench-Score von 816 und einen Multicore-Score von 2971. Zum Vergleich, auf dem Nord 2 5G, das es ja eigentlich schon für 449 € gibt, ja, wenn es nicht die Pac-Man Edition ist, aber von der Leistung her ist ja gleich mit den 12 GB. Ja, ohne 12 GB noch günstiger, aber da geht die Leistung auch ein klein wenig runter. Und das hier hat ja auch 12 GB, das Honor 60. Single-Core-Score 819 und die Multicore-Score 3106 im Vergleich zu 2971 bei dem. Und ich meine, da müssten die Unterschiede deutlich höher liegen. Was ist nur aus Honor geworden, wenn das zu Honor View 20 Zeiten passiert wäre, dann wäre das Gerät jetzt ungelogen vermutlich fast doppelt so schnell als die bestehenden Geräte, die schon ein paar Monate auf dem Markt sind. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Und das sind eben immer noch die Auswirkungen von dieser Huawei-Geschichte, wenn ihr mich fragt. Denn vorher hatten ja die Honor-Geräte auch den Kirin-Prozessor mit verbaut. Und zwar denselben Kirin-Prozessor, der eben auch in den Flaggschiff-Modellen der Mate-Reihe vorkam, bei Huawei, die natürlich gegen alle Kritik erhaben waren. Aber dass dieses Gerät jetzt so, naja, mit diesen, sag ich mal, mittelmäßigen Leistungsdaten herauskommt, neu rauskommt, das ist wirklich schade. Also ich meine, wie gesagt, die Ausstattung von RAM und Kameras und alles, das ist wunderbar, das ist wirklich gut, nur der Prozessor passt nicht zu dem Rest von dem Gerät. Das muss man klipp und klar sagen. Und das ist sehr auffällig. Ja. Sehr auffällig. Mal sehen, was das Teil kosten wird. Allerdings, ich erwarte keinen besonders guten Preis bei diesem Gerät, weil, wenn ich jetzt mal gucke, das Honor 50, das hat jetzt, also jetzt, einen Preis. Moment, wo haben wir es denn? Moment, Moment, Moment. Jetzt ein Straßenpreis in der Version mit 8 GB RAM von 599. So. Das heißt, das ist die anvisierte Marke. Das wird sicherlich nicht günstiger werden, eher teurer. Und das Schlimme ist, das Honor 50 hat den gleichen Prozessor drin wie das Honor 60. Und da sieht man, da tut sich nichts mehr. Ja, da tut sich nichts mehr. Also wer ein Honor 50 hat, der braucht sich ein Honor 60 erst gar nicht zu kaufen. Ja, braucht nicht zu upgraden. Ist ja immerhin auch mal eine gute Sache. So, zum Schluss noch Realme GT2 Pro. Ja, da ist jetzt ein Rendering aufgetaucht, das muss ich verlinken, weil das ist, wie sagt man, irgendwie lächerlich. Ja, also wenn das stimmt, ist das so katastrophal, dass es schon wieder cool ist. Das ist wie so ein Flashback zum Nexus 6P. Das Kameradesign, ja, also so eine richtige hervorgehobene Zeile, aber nicht nur so ein bisschen, wie jetzt zum Beispiel bei den Pixel 6 Modellen, sondern so richtig, richtige Ausbuchtung, ja. Also wenn man so eine Schale daran machen würde, um dieses flach zu machen, damit es flach auf dem Tisch liegt, dann müsste die Hülle so ungefähr 1,5 Zentimeter dick sein, schätzungsweise. Ja, also das ist bizarr, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das sieht so retromäßig aus, dass es schon wieder cool ist. Also das Teil würde auf jeden Fall in eine Folge von Shadow passen, ne? UFO, ja? Wisst ihr, wo immer so eingeblendet wird, ne? 1980, so, ja. Also da würde es total reinpassen. Also Commander Straker mit dem Handy am Ohr, Wahnsinn, perfekt, perfekt. So ist das Design. Aber Wahnsinn, also ich weiß nicht, ob sich das, ob das nur ein schlechter Scherz war jetzt von irgendjemand oder ob das der Wahrheit entspricht. Wenn es der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, ob ich mich kaputt lachen soll oder ob ich sagen soll, das ist das Genialste, was in den letzten Jahren rauskam. Also bin ich wirklich unschlüssig. Ja. Ansonsten soll das GT2 jede Menge bieten, auch wieder 12 GB RAM, 256 GB Storage, ja, 5000 mAh Akku, 125 Watt Fast Charging und mehr natürlich, ja. Das GT2 Pro wird vermutet, dass eben das ein richtiges Hammerteil wird, so wie auch der Vorgänger damals, als es rauskam. Ja. Es wird erwartet, dass 250 Megapixel Kamera drin sind und eine 8 Megapixel Telefotokamera, immerhin. Also da wird's, da brodelt momentan die Gerüchteküche und offenbar auch die Raytracer werden da heiß laufen, glaube ich. Naja, mal sehen. So, dann kommen wir zum Schluss noch zur App der Woche. Ja, die App der Woche ist diesmal ein kleines Tool als Ersatz von einer App der Woche von vor Ewigkeiten. Und zwar, ich bin entsetzt, dass es diese Clock-App nicht mehr gibt. Das war nämlich ClockSync. Ja, und irgendwie, ich kann die nirgends finden, weder bei F-Droid noch auf, also im Play Store. Ja, es gibt sie noch in einigen Foren, aber alle Einträge sind dort schon extrem alt, teilweise 2010 und so. Ja, ist natürlich blöd. Auf dem Honor V20 habe ich die ganze Zeit diese App noch benutzt, ja, aber irgendwie schrecke ich davor zurück. Und was ist das? Das ist eine Uhr, also das alte war eine App, die hat ermöglicht, dass man die interne Uhr synkt mit der Uhrzeit des Servers von einem Zeitdienst, die eben genau nach der Atomzeit, ich glaube, falscher Ausdruck ist das, aber nach Atomuhren eben laufen, also ganz, ganz, ganz exakt die Zeit anzeigen. Exakter geht es nicht mehr. Ja. Und von daher war das ein nützliches Tool, vor allem wenn man eben zum Beispiel ein Neujahr, ne, die exakte Zeit haben will und nicht irgendwann, ne, ist es dann 0 Uhr oder so, ja, sondern eben die exakte Zeit haben will. Und deswegen ist es eine nützliche App gewesen. Aber ich habe die eigentlich nie genutzt zum Einstellen der Uhr im Smartphone, weil dafür hat man ja die Onboard-Mittel eigentlich von den Android-Geräten selbst. Da kann man die Zeit auch synchronisieren lassen mit den Time-Servern. Ja? Aber das Problem ist, dass die halt manchmal sehr lange brauchen, bis die sich synchronisieren gegenseitig, und da ist oftmals so 1, 2, 3 Sekunden Unterschied gewesen. Ja. Und deswegen habe ich mir einfach nur die aktuelle Zeit anzeigen lassen von der Atomuhr in bla bla bla irgendwo, ja, um das dann eben zu sehen. Also ich muss die nicht unbedingt synken, ja, sondern ich muss die sehen. Und genau das kann man tun mit Atomic Time. Das ist die App der Woche für diesmal, denn damit kann man Ähnliches machen wie eben mit ClockSync, zumindest wenn man eben die Uhrzeit nur sehen will. Natürlich kriegt man auch ein Datum angezeigt, es ist sowohl eine Analoguhr als auch eine Digitalanzeige zu sehen, gleichzeitig auf dem Bildschirm. Man kann auch ein Sekundengeräusch machen, wenn man eben doch synchronisieren will. Da muss man eben manuell in die Einstellung gehen, hört dann aber eben diese die Zeit ticken, ja, und kann dann eventuell damit genau die Uhr setzen. Ja, muss man aber, wie gesagt, manuell machen, geht auch nicht anders, denn das würde nur bei gerouteten Geräten gehen. Man kann hier den Time-Server auswählen, was ich ganz gut finde. Da gibt es jede Menge von Cloudflare, Google, Apple, NIST, Berkeley, FU Berlin, NTP Pool, ja, und so weiter. Also verschiedene Quellen, denen man eben hier zutraut, ja, dass sie eben ganz aktuell die Zeit bringen. Ich habe jetzt mal die FU Berlin gemacht und das ist wirklich sehr, sehr exakt. Man kriegt unten auch den Zeitserver angezeigt und alle 30 Sekunden wird ein Sync gemacht und das reicht aus für also eine extrem hohe Genauigkeit. Im Prinzip in diesen 30 Sekunden passiert nicht viel. Man kann übrigens hier auch Zehntelsekunden einschalten. Das finde ich aber ein bisschen übertrieben, brauche ich jetzt persönlich nicht, aber man kann es einschalten, dass man es auch auf der Zehntelsekunde genau sehen kann. Und übrigens kriegt man auch die Abweichung von der aktuellen Handyzeit, die also im System hinterlegt ist, kriegt man ebenfalls angezeigt. Bei mir waren es jetzt erstaunlicherweise nur 650 Millisekunden, was ziemlich gut ist. Normalerweise, wie gesagt, hat man immer über eine Sekunde rum, ja. Aber wie gesagt, das hängt auch immer davon ab, wann sich das Handy, also das Betriebssystem vom Handy, mal wieder synchronisiert mit den Zeitservern. Ja, genau. Wer darüber genaueres wissen will, kann man bei Wikipedia gucken nach dem Atomuhr-Zeitsignal. Ja. Und klar, im Zeitalter vom Internet wird dies natürlich auch ins Internet eingespeist. Es gibt nichts Genaueres auf diesem Planeten, ja, um die Zeit eben zu messen. Es gibt allerdings verschiedene Uhrenmechanismen, ja, aber ich meine, die Quellen eben durch so einen Zeitserver, genauer geht es eben nicht. Ja, die App ist kostenlos, ja, und ist ganz einfach ohne Schnörkel, ohne überfrachtete Sachen, einfach nur die Zeit angezeigt, so wie sie momentan aktuell ist. Und man glaubt gar nicht, wie schwer das manchmal ist, ja, die echte aktuelle Zeit angezeigt zu bekommen. Klappt denn nicht? Doch, wenn man wirklich genau auf die Sekunde genau eine standardisierte Zeit haben möchte, ist es wirklich arg. Und was da für einen Aufwand getrieben wird, um die exakte Uhrzeit zu verbreiten, das kann man auch leicht erkennen, wenn man mal diesen Artikel weiter durchliest, um dann sehen, eben, was da für ein Aufwand betrieben werden muss. Und sie ist sehr wichtig für eine funktionierende moderne Welt, denn schon kleinste Abweichungen sind für manche Aufgaben, ja, wie soll ich sagen, also fatal. Ja. Deswegen ist es gar nicht so unbedeutend, dass man die exakte Zeit hat, zumindest bei einigen Anwendungen. Bei mir ist es halt ganz besonders wichtig, dass ich genau weiß, wann 0 Uhr ist. Ja, genau. Das ist für mich wichtig. Also App der Woche Atomic Time NTP Clock Sync kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen in den Shownotes. Diese Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die finden sein, ja, draufklicken, dann klappen die irgendwo aus, oder sind schon da und dort findet ihr dann eben entsprechend die Links. Einige wichtige sind wieder dabei. Die Renderings müsst ihr euch unbedingt anschauen von dem Realme-Telefon. Aber stellt euch mal Popcorn bereit. Und dann